Hallo, herzlich willkommen zur Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 12/2013. Das Internet ist wie Disney. Was es damit auf sich hat, wird natürlich noch klar werden. Hoffentlich jedenfalls. Ja. Zieht sich ja immer so wie durch den Faden mehr oder minder durch die Themen. Die Themen diese Woche, naja, bunt gemischt von einem Fake-Skandal zu noch weniger wichtigeren Sachen, ja, aber trotzdem die Aufreger. Ja, ich habe das Gefühl manchmal, gerade jetzt im Moment, ja, die Leute haben gar nicht genug so zum Aufregen, deswegen erfinden die so Riesensachen. Ja. Beispielsweise das ganze Hiccup um das Leistungsschutzrecht, ja, ein Lieblingsthema von mir, ja. Da hat sich jetzt halt die der Bundesrat, ja, hat sich da jetzt mal zum Affen gemacht, entgegen den vollmundigen Versprechungen, dass im Bundesrat hier Einspruch erhoben wird, ja. Das war nicht der Fall. Kurz vor knapp hat sich eben herauskristallisiert, dass die SPD hier kein Interesse daran hat, hier einen Einspruch einzulegen. Somit ging das einfach so durch den Bundesrat. Viel gebracht hätte es wahrscheinlich eh nicht. Das hätte nur können verzögert werden, denn ein Zustimmen des Bundesrats war nicht erforderlich. Jetzt ist aber auch da kein Widerspruch eingelegt worden. Damit, muss man sagen, hat sich die deutsche Politik einmal mehr zum Affen gemacht. Einmal mehr gezeigt, dass sie von neuen Medien keine Ahnung haben und dass sie von Lobbyisten kontrolliert wird. Ja. Dieses, wie es immer schön auch gesagt wird im Internet, das Springer-Schutzrecht, ja, entbehrt jeglicher Grundlage. Ich meine, zuletzt wurde es ja auch so entschärft, dass man eigentlich hier nur noch den Abmahnanwälten einen Gefallen getan hat. Ich habe das ja schon mehrfach ausgeführt. Ja, und somit ist eben dieses Nichtgesetz, ja, dieses Leistungsschutzunrecht jetzt durch. Und was das heißen, was das dann direkt heißt, das wird man dann noch erfahren. Interessant ist, dass hier auch einige größere Publikationen jetzt schon Blogger eben doch wieder mitgenannt haben und hier Schlagzeilen produziert haben wie Rechtsunsicherheit für Blogger und so weiter angesprochen hat. Das, was ja vorher absolut verneint wurde, so, also wie, das zählt überhaupt nicht für Blogger, das steht ja sogar drin, dass es nicht für Blogger zählt. Ja, es mag zwar so drinstehen, nur was jetzt ein Aggregator ist oder ein Dienst, der gewerblich eben Feeds aggregiert, das zeigt, das wird sich dann noch zeigen, ja, wie das die Anwälte so sehen. Und deswegen muss man da auf das Schlimmste gefasst sein. Was das für Google heißt, weiß ich nicht. Ich würde mir wünschen, Google würde jetzt hier diese entsprechenden Verlage aus dem Index komplett löschen. Nur so kann Google sicher sein, dass sie dann doch noch zahlen müssen am Ende und verklagt werden von den Anwälten. Wer nicht seine Schlagzeilen zeigen will und das jetzt eben auch sein gutes Recht ist, der muss eben damit rechnen, dass eben seine Werke nicht mehr Beachtung finden bei einer Firma, die dann zahlen muss dafür. So geht es ja nicht. Wenn jemand zahlen muss, dann muss der auch die Entscheidung haben, das abzulehnen. Ja? Sonst muss es kostenlos zur Verfügung gestellt werden. So ist meine Auffassung von fairem Umgang miteinander. Also das wird sich alles noch herausstellen, wie es damit aussieht. Es wird sich auch noch herausstellen, was Nokia bezweckt mit dem Patentkrieg gegen VP8, obwohl die MPEG-LA hier sich geeinigt hat mit Google. Ja, Google kauft Lizenzen von der MPEG-LA, aber Nokia sieht da nicht zu. Und da ist die Frage, was läuft da schief? Und da drängt sich natürlich der Verdacht auf, dass Nokia zu einem Schoßhündchen von Microsoft geworden ist. Denn Diese Angriffe gehen ganz klar natürlich mal wieder gegen Google und Android. Ja, auch in anderen Bereichen hat ja jetzt gerade hier vor kurzem wurde am Mannheimer Landgericht dann der HTC, genau, hat HTC eins aufgepumpt bekommen und dieses Verfahren wurde auch von Nokia geführt, wieder mal wegen Patente und so geht es jetzt weiter. Also, tja, ist schon schlecht, Nokia, ne? Wenn die Telefone mit Windows 8 ja wie Blei in den Regalen liegen und sich nicht verkaufen und Android immer weiter davonzieht, tja, da muss man halt auch schon mal zu rechtlichen Mitteln greifen, ne? Um die Konkurrenz zu stoppen, wenn man es technisch nicht mehr kann. Ja, und hoffnungslos verloren ist, dann muss man eben auch mal wieder, wie es Apple auch getan hat, ja, mit der Juristentrommel pauken. Ja. Aber die Benutzer werden das sicherlich leicht durchschauen und werden sich dann forschen kehrisch drum kümmern, um dieses Urteil. Ja. Und genau so soll das auch sein, denn diese Grabenkriege, die da geführt werden zwischen den Firmen, das war früher glücklicherweise nicht immer so präsent in den Medien, aber heutzutage muss es ja für eine gute Schlagzeile immer herhalten, ja. Vor allem wenn es gegen Google geht, ja, immer drauf, immer feste drauf auf Google, ja. Die Idioten sterben nie aus und da verkauft sich so eine Schlagzeile gut, ja, wenn es gegen Google geht. Gut, was bringt das eigentlich jetzt hier dem Nokia-Konsortium? Kann man ja nicht sagen, ne? Das Konsortium hat sich ja für VP8 entschieden, beziehungsweise Frieden mit VP8 geschlossen. Der Videocodec von WebM wird da von Nokia eben mit 64 erteilten Patente beschossen, ja. Inwiefern die dann zum Tragen kommen, wird sich dann eben zeigen bei, ja, wo wohl wieder bei einer Gerichtsverhandlung, ja. 11 Unternehmen hatten sich damals geeinigt über die MPEG LA mit Google, eben das VP8 bzw. WebM nicht mehr attackiert werden wird. Ja, die MPEG LA hat das vorbereitet, das zu tun. Und ja, da macht jetzt eben Nokia nicht mit und gehen trotzdem dagegen vor. Und ja, also Google wird einfach nicht in Ruhe gelassen. Ja. Es ist schon beschämend für die anderen Firmen. Das zeigt doch eigentlich nur, dass man hier den technischen Anschluss komplett verloren hat, nichts mehr entgegensetzen kann. Ja. Und diese Patente, ich bin zwar kein Patentexperte, aber wenn man die so durchliest, dann muss man ganz klar sagen, naja, also wenn die durchkommen, dann kann es ja eigentlich keine Telefone mehr außer Nokia geben oder eben alle müssen an Nokia zahlen. Deswegen gibt es ja diese Friend-Patente, ja, FRIND, und die regulieren, dass wichtige Patente, ja, für eine ganze Industriesparte, dass die zu fairen Konditionen herausgegeben werden müssen. Nokia möchte das aber nicht zu diesen Patenten zählen und möchte da ganz andere Konditionen haben, beziehungsweise, und das scheint eben der Hauptknackpunkt zu sein, eben keine Konditionen, sondern die wollen die Lizenzen gar nicht erst verkaufen. Und da kann man halt durchaus spekulieren, ob da Microsoft dahinter steht. Ja, Microsoft und Nokia eigentlich die letzten Erzfeinde, die noch übrig geblieben sind. Gut, Apple natürlich auch, ja, sehr stark sogar. Apple war bisher der stärkste Gegner gegen Android. Es scheint aber in letzter Zeit etwas Ruhe da einzukehren. Ja, das was alles, was da jetzt noch auftaucht, sind Verfahren, die schon lange, lange in Gang gebracht wurden. Und jetzt Nokia und Microsoft sind da die letzten, die da jetzt noch stehen. Ja, ist doch auch klar, warum. Ja. Und Betriebssystem, das immer weniger beliebt ist, ja. Windows 8 sowohl auf dem Desktop als auch auf dem Handybereich momentan durchaus als Flop zu werden. Das kann sich natürlich noch ändern. Aber man sieht ja schon die Verzweiflung, wie die beiden Firmen jetzt probieren, hier was zu verklagen. Aber ich sag's immer wieder, ja, ich weiß nicht, ob Google da die richtige Stelle ist, jemanden zu verklagen. Nokia hat es ja auch mit Android nicht direkt gemacht. Beide Firmen haben es nicht direkt gemacht, ganz klar. Warum? Weil sie wissen, dass sie da keine Chance hätten. Ja, Android ist absolut sicher gegen diese Patentattacken. Deswegen wenden die sich an die entsprechenden Hersteller der Geräte. Ja, und die haben eben nicht die Möglichkeit, gegen so, sag ich mal, so viel Einfluss zu nehmen mit ihren Lobbyisten, ja, wie solche Firmen dann. Schauen wir mal, wie das jetzt weitergeht. Man braucht es ja auch nicht zu hoch zu schaukeln, das muss man auch sagen. Das ist eigentlich keine große Sache für Google jetzt, dass die hier von Nokia verklagt wurden. Das ist ja, das stimmt ja noch gar nicht, ja. Es ist noch gar keine Klage eingereicht. Es wird ein Patentpool gegen VP8 zusammengestellt jetzt von Nokia. Ja, werden Patente da aufgefahren, bis es da zu einer Verhandlung kommt oder ob es zu einer Verhandlung kommt. Das wird sich dann mal zeigen. Aber Google kann da natürlich ganz beruhigt sein und es ist auch hier kein Grund vorhanden, jetzt in Panik zu verfallen. Denn auch wenn es eine Einigung mit der MPEG-LA gegeben hat, Experten sind sich da nicht so sicher, dass es überhaupt erforderlich gewesen wäre. Google hat da wohl gesagt, ach, ist da was, wir einigen das, wir schicken die entsprechende Summe, die die MPEG-LA haben will, rüber, ja, machen einen Vertrag und alles ist wunderbar, gut. Jetzt macht Nokia, nö, aber ihr war nicht dabei, nein, ja, mit den Füßen auf den Boden stampfen und Google wird jetzt halt wahrscheinlich dann eben schnell mit sich ans Lachen und bis das Verfahren da dann durch ist, entschieden ist, da gibt es den VP8-Codex schon gar nicht mehr. Wiefern die Patente dann eben auch auf dem VP9, an dem ja Google unter Hochdruck arbeitet bereits, ja, dann auch zu verwenden ist, das wird sich zeigen, aber VP8 ist jetzt schon eigentlich nicht mehr in 2-3 Jahren der große Verlust, selbst wenn dann Google eben die VP8 einstellen müsste. Okay, also, lange Rede, kurzer Sinn. Sinnlose Klage von Nokia. Nokia outet sich als Microsoft Schoßhündchen. Google hat sich geeinigt mit der MPEG-LA und wird jetzt wahrscheinlich einfach nur mit dem Kopf schütteln und sagen, okay, machen wir weiter, fertig, lassen wir das einfach mal ignorieren und Ende Gelände. Hm? Ignorieren, das ist etwas, was die Benutzer von Kickstarter und Co., also an anderen Plattformen, nicht machen. Nämlich die Ideen, die die Firmen präsentieren, Vorschläge, teilweise total irre Vorschläge, ja, die werden finanziert von den Benutzern auf Kickstarter und anderen Plattformen. Kickstarter, was ist das? Also wenn zum Beispiel jemand eine Idee hat, kann er dort sein Projekt hochladen, präsentieren und dann eben Spenden sammeln. Und viele interessante Projekte gingen daraus schon hervor. Die meisten allerdings, muss ich sagen, verliefen auch im Sand. Ja, also da war das Geld dann wirklich sozusagen in Sand gesetzt worden, weil dieses Geld, das gibt man quasi ohne eine Garantie. Ja, das gibt man als Förderung, als Spende quasi, damit die Firma eben ein gestecktes Ziel erreichen kann. Wenn es dann die Firma doch nicht schafft, dann hat man nur in den wenigsten Fällen die Möglichkeit, das Geld zurückzubekommen. Aber es sind auch sehr interessante Projekte zustande gekommen, beispielsweise die Ouya, die Android Game Konsole, ja, die statt der geforderten $950,000 innerhalb von kurzer Zeit 8,5 Millionen zusammen hatte, ja, und da ist es schon sehr interessant zu sehen, dass eben sich viele Leute da engagieren. Auch die Pebble Paper Smartwatch, ja, die hat $10 Millionen zusammenbekommen. Also ich weiß, bei der Smartwatch ist mir das also wirklich sehr suspekt. Ich halte diese ganze Uhrengeschichte, egal ob diese Apple Smartwatch, die Google Smartwatch, die jetzt angeblich in der Mache ist, ja, Und auch diese Pebble Watch, die halte ich alles für veraltet. Ich ziehe keine Uhr mehr an, egal was die Uhr kann, fertig. Der Zug ist abgefahren, das ist sowas von 1990, das geht schon mal gar nicht. Nein, brauche ich nicht. ich denke auch, die werden floppen, ja, aber darum geht's nicht. Die Sache, dass dich die Leute so reinbringen in solche Projekte, das zeigt auch, dass die Leute Produkte möchten teilweise, die eben von den Massenproduzenten kategorisch ausgeklammert wird. Wenn zum Beispiel eben so eine Pebble E-Paper Smartwatch jetzt von mir abgelehnt wird, ja, und ich überzeugt bin, dass es auch ein Flop wird auf dem Massenmarkt gesehen, ja, so scheint es doch viele Interessenten zu geben, die bereit sind, viel Geld für sowas auszugeben, wenn sie es denn nur hätten. Und das ist ja wiederum sehr positiv. Also wenn jemand so eine Uhr möchte, dann soll er sie auch bekommen. Keine Chance hätte er bei sowas eben bei den großen Anbietern, bei den großen Uhrenanbietern. Deswegen steigen jetzt so kleine ein. Und gerade der Erfolg von dieser Pebble E-Paper Smartwatch, die könnte auch dazu beigetragen haben, dass Apple da auf die Idee gekommen ist und auch Google jetzt eine macht, ja, weil die 10 Millionen Dollar, die sind ja auch, ist ja auch ein Wort, was da geflossen ist, schon allein in Spenden. Wo es aber richtig abgeht momentan, ist eben im Spielebereich, ja. Auch für die Spieleentwicklung kann man bei Kickstarter hier was einfordern, ja, sagen hier, das Spiel, das möchten wir rausbringen, wir brauchen aber hier Finanzen, um das Ganze zu realisieren. Ja. Und insgesamt wurden seit 2009 insgesamt 108 Millionen Dollar für Spieleprojekte gespendet auf Kickstarter, so berichtet Mashable. Und das ist also eine ja fantastische Summe, wenn man sich das mal überlegt. Das ist oftmals von Spielen, für Spiele, die auch dann für geringes Geld angeboten werden, weil es ist ja nicht so, dass dann jeder einfach das Spiel da kostenlos kriegt, das ist nicht unbedingt jetzt Open Source Projekt oder so, sondern es können auch kommerzielle Projekte sein, die eben sich damit in den Start sichern können. Und somit sind dann eben auch Spiele dabei, die gerade mal 5 Euro oder so kosten und da eben dadurch finanziert wurden. Ich finde es sehr, sehr fantastisch, gerade auch die Erfolgsstory mit der Ouya Android-Konsole. Die Entwickler haben diese schon, ja, die normalen Benutzer müssten es Ende des Monats ausgeliefert bekommen. Und dann hat man ein offenes System, das quasi von der Community finanziert wurde. Und das ist ja eigentlich das, was viele besonders positiv sehen, wenn etwas nicht aus einer großen kommerziellen Firma entstanden ist, sondern eben von einer kleinen, nicht so vom Kommerz abhängigen Firma. Ob dann und wie lange sowas wie die Ouya Android Game Konsole dann besteht, das wird sich natürlich noch zeigen erst. Da ist es noch viel zu früh, irgendwas dazu zu sagen, aber das Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden und wenn die Produktion stimmt, Spieleanbieter scheint schon genug zu geben, dann könnte das durchaus was werden. Ja, kuriose Sachen habe ich die Woche auch gelesen. Das war mir gar nicht so bewusst, aber ich hätte es ja auch können denken. Star Wars Land wird es tatsächlich geben, und zwar in den Disneyland Parks. Und zwar weltweit. Von Disneyland Paris wusste man schon länger, dass für 2015 da was geplant ist, aber jetzt soll es auch in dem Urpark quasi in den USA sowas geben und in Tokio ist es ebenfalls schon fest geplant. Das soll sogar bis Ende des Jahres schon was fertiggestellt sein. Unter anderem soll das in Europa, also im Disneyland Paris, auch einen schönen Bereich geben mit einer Mos Eisley Cantina. Und ich habe schon überlegt, also ich hoffe, dass da nicht 24 Stunden am Tag oder zumindest bei den Öffnungszeiten dann dieses furchtbare Cantina-Lied läuft. Ja, sonst gibt's dort bestimmt noch Ausschreitungen. Nach dem Kauf von Lucas Studios oder Lucasfilm von Disney war es ja eigentlich klar, dass sowas passieren wird, ja. Und vorher hat man es ja auch schon gesehen. Schon seit vielen Jahren gibt es zum Beispiel in Paris die Star-Tours, und ein riesiger X-Fighter steht davor. Und von daher konnte man auch schon seit etlichen Jahren eben Star Wars Figuren wie C-3PO und R2-D2 innerhalb von diesen Star-Tours sehen. Ja, übrigens sehr schöne Animatronik dort. Ja. Und jetzt geht's eben da weiter, das wird ausgebaut und so ein kleiner Park im Park, das wird doch interessant, ja, in diesen Disneyland-Parks, dass da dann eben ein Bereich gibt, das Star Wars Land. Also vielleicht sowas wie das Adventure Land, ja, und das Fantasy Land gibt's jetzt eben auch das Star Wars Land, ja. Faszinierend. Vielleicht nennen die das ja auch Sci-Fi-Land und sind dann noch offen für andere Sachen, aber auf jeden Fall gibt es das jetzt hier definitiv eine Aussage dafür. In Anaheim, also das Ur-Disneyland, das soll das auch so bei so etwa 2015, also wenn es auch dann in Paris losgeht, soll das dann eben eröffnet werden und wir können da schon sehr gespannt sein, was da passiert. 2015 Disneyland. Die Nerds werden da das Disneyland fluten. Das kann ich schon mal prophezeien. Ich bin auch dabei. Realtime-API für Google Drive. Ja, das hat Google uns gegeben. Ja, also Google nimmt nicht nur, sondern gibt's auch. Ja. Und diese Realtime-API, da warten schon viele Entwickler drauf, weil da jetzt sehr viele Sachen machbar sind, die eben vorher ohne diese Realtime-API nicht möglich gewesen wären. Es ist also etwas, was eigentlich nur für Entwickler ja erstmal interessant ist, aber dennoch sind sehr viele Firmen interessiert, beispielsweise wie Draw.io, also für zum Beispiel Diagramme online zu zeichnen. Und hier dann direkt auf das Google Drive abzulegen. Also es ist im Prinzip so wie wie Apps, die eben in Google Drive integriert sind. Ja, da kann man durchaus so sagen und dann eben hier direkt Zugriff erlangen, ja, auf diese also auf diese Google Drive Geschichte für ihre eigenen Anwendungen dann. Das mag einem dubios erscheinen zuerst mal, aber es ist nicht gerade so schlimm, wie sich das dann anhört. Beispielsweise Neutron Drive, um mal ein Beispiel zu nehmen. Damit kann man eben zum Beispiel Code schreiben direkt im Browser mit Google Drive, ja, und kann eben das sehr schön auch machen. Es gibt da Basic Features, das ist also zum Beispiel bei 2,99 im Jahr. Da hat man dann 40 Sprachen mit Syntax Highlighting und wird automatisch gespeichert auf Google Drive. Ja. Man hat Themes zur Verfügung und so weiter und so weiter. Und also wer ein Team hat, da der kann auch dann mit den Pro Features arbeiten für 24,99 im Jahr. Da kann man dann eben von verschiedenen Stellen aus zusammen drauf zugreifen. Klar kann man ja sowieso über das Google Drive, aber trotzdem mit diesem Coding-System ist das schon ganz, ganz interessant. Und sowas ist eben halt jetzt viel besser und oder teilweise auch überhaupt erst möglich, um dann eben darauf zuzugreifen. Also die Google API, die lang erwartete Realtime-API, ist jetzt draußen für Google Drive. Jetzt hoffe ich nur, dass demnächst auch mal eine richtige Write-API rauskommt für Google Plus und Google da endlich mal diese Haltung dagegen gibt. So, Reddit als Alternative zur Newsbeschaffung ist auf jeden Fall eine Idee. Warum überhaupt? Ja, Reader, ich muss es nochmal ansprechen. Ehrlich gesagt, das geht mir so auf den Zeiger mittlerweile, das Geheule und das Gejammere von den Medien, nur weil die Journalisten eben jetzt nicht mehr kostenlos über Google und ihren Reader ihre Recherchen machen müssen, sondern jetzt eben Schwierigkeiten eventuell haben, da Ersatz zu finden, weil es nun mal eben der beste Reader war. Aber immer schön drauf rumbashen auf Google vorher, Ja, du musst ganz klar sagen, ja, sorry, jetzt habt ihr es mal davon. Ja. Ich finde es ehrlich gesagt schon ziemlich peinlich sogar, was da viele Medien jetzt machen. Im Prinzip outen sie sich, dass sie ihre Nachrichten sowieso nur über Google Newsreader zusammengeschoben haben. Ja. Bei einem Blogger kann ich es natürlich eher verstehen schon. Auch ich hab's ja sehr intensiv genutzt. Auch diese Folge der Rios Wohnzig ist wieder größtenteils mit dem Google Reader entstanden, weil ich mich eben zum Beispiel noch in der Umbauphase befinde, ja, wie ich das eben anders da machen kann. Und da gucke ich natürlich auch, wie geht es. Reddit beispielsweise ist eine Möglichkeit, wo durchaus dazu geeignet ist, zumindest ein Teil der Recherche zu ermöglichen, ja, denn Reddit, ich hätte gar nicht gedacht, dass sowas überhaupt nochmal im Fokus liegen könnte, ja, aber da sieht man mal, was dieses Abschalten des Readers da macht, ja, und auch digg.com, ja, digg.com, unglaublich, dass man das heutzutage nochmal buchstabieren muss, das war mal eine der wichtigsten Webseiten überhaupt im Netz. Und ist dann so schnell verschwunden, da konnte man gar nicht mehr so schnell gucken mit Aufkommen der Social Networks, weil die Social News-Ecke eben damit abgedeckt wurde. Und jetzt können diese durchaus wieder kommen, ja, diese Sachen wie Reddit, wo eben community-basiert Nachrichten eingestellt werden und sozusagen auch ein zentraler Platz ist für die Nachrichten. Google Plus und so weiter, und auch Twitter, das ist durchaus auch geeignet dafür. Twitter ist da sogar zumindest mal, um die Schlagzeilen zu entdecken, ganz gut geeignet, ja. Facebook eigentlich überhaupt nicht. Google Plus, naja, bedingt, weil eben Google Plus das Problem hat, dass man nicht alles sortieren kann nach Aktualität. Das heißt beispielsweise, wenn man eben Kreise anlegt, Circles, ja, und macht da jetzt ein paar Redaktionen beispielsweise rein, ja, die bei Google Plus sind ja schon die meisten. Und dann geht man auf diesen Zirkel und möchte gern alle Nachrichten in diesem Zirkel finden. Aber bei einer Recherche ist es wichtig, dass die eben chronologisch geordnet sind, meiner Meinung nach, und nicht das nach vorne kommt, was eben vielleicht jetzt gerade ein Kommentar dazu abgegeben wurde, ja, oder wo plus eins gewählt wurde. Das interessiert mich nicht. Ich möchte das wissen, wo ist die neueste Nachricht, ja, wo ist die älteste Nachricht und so weiter. Bei der Suche kann man das durchaus machen, ja. Also man kann durchaus hingehen und kann zum Beispiel sagen, ja, okay, ich möchte jetzt was wissen über, sagen wir mal, über Android. Dann gebe ich Android ein, habe diese Suche, die kann man auch schön speichern, dann auf Most Recent klicken und schon sieht man dann eben die Nachrichten in chronologischer Reihenfolge. Nur das nützt ja nichts. Kann ja nicht eingeben Tech News, ja, weil dann sucht er nach den Posts, die Tech News beinhalten. Aber jetzt, ja, wisst, was ich meine? Da ist ja da ist dann das Wort Tech News mit drin, aber wenn ich jetzt eine Nachricht habe, wie zum Beispiel Nokia als Microsoft Schoßhündchen, dann steht da nicht Tech News drin. Also da müsste ich ja jede Firma einzeln eingeben. Das geht nicht. Also das ist nicht geeignet. Schade, schade. Da müsste Google vielleicht nochmal ein paar Funktionen hinzufügen bei Google Plus und dann könnte man das auch als Alternative nutzen. So eben nicht. Reddit ist da momentan eher geeignet, Digg.com und andere Newsportale vielleicht, ja, eher dafür geeignet. Es läuft aber ganz klar darauf hinaus, weil ich habe gesehen, eine Alternative zu Google Reader gibt es eigentlich kaum. The Old Reader, ja, gibt es eine Firma, die beiden oder beiden Jungs und das Mädel. Ich habe mir die Seite anguckt, aber wenn man schon hier bei der Vorstellung mit zwei MacBooks begrüßt wird, die mit ihren Apple-Logos direkt auf das Bild drauf zujagen, ja, und wenn man sich das anguckt, dann ist es sicherlich nicht die richtige Zielgruppe für mich, ja. Und auch, da zweifle ich dann auch an dem Unternehmen, ja, wenn die Product Placement für eine Firma machen, die mir sehr, sehr suspekt ist, geht schon mal gar nicht. Und was ich absolut nicht will, sind Nachrichten, die irgendwie oder zumindest mal ein Produkt, das irgendwie bestimmt wird von dem Phantom, ja, der Firma Apple. Das müsste ich schon mal überhaupt nicht haben. Gar nicht. Ja, deswegen ist das gleich mal wieder bei mir rausgefallen, auch wenn es vielleicht eine gute Alternative wäre. Ich habe es nicht anguckt, weil ich mich da eben nicht anmelde. Feedly und so weiter ist für professionelle Recherche natürlich nicht geeignet, wenn da nicht noch was passiert. Außerdem ist das Chrome-Plugin mehr als nervig. Das bohrt sich da ziemlich rein und startet sogar den Chrome-Browser automatisch. Das geht schon mal gar nicht. Von daher bleiben eben dann nur noch diese Dienste. Robert Scoble hatte eben recht. Er hat schon vor einiger Zeit gesagt, dass eben RSS tot ist. Ja. Damals war das noch ja, ziemlich unbeliebt, diese Aussage. Ja. Dave Weiner, der Vater von RSS, hatte ich ja auch letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, hat sich auch da nicht mit Ruhm bekleckert bei mir. Die Reaktionen auf Twitter waren einfach lachhaft, die er da losgelassen hat, und hat sich da am normalen Google-Bashing beteiligt. Das ist nicht würdig. Ja. Und es zeigt auch, dass RSS am Ende ist. RSS wird noch für interne Sachen benutzt. Möglicherweise war das auch die Intention von Dave Weiner. Er wollte wahrscheinlich nie ein kommerzielles System zum Verbreiten von Nachrichten haben. Und es wird es auch nicht mehr sein. Also ich denke, RSS hat definitiv seinen Zenit schon lange überschritten, und RSS wird nicht deswegen untergehen, weil Google Reader weg ist, sondern Google Reader ist weg, weil RSS irrelevant geworden ist. Ja. Da müssen wir einfach die Realität erkennen, auch wenn die mir auch jahrelang verschlossen geblieben ist, weil ich eben bis heute darauf gesetzt habe, auf RSS. Nur im Zuge von den immer weiter auch legalen Problemen, die das mit sich bringt, ja, wird das nicht mehr sich retten können, dieses System. Und ich fürchte, es wird abdriften, hauptsächlich in Social Networks, und diese Casual Newsreader wie eben Feedly oder Flipboard, ja, wo man auch keine eigenen RSS-Feeds mehr eintragen kann, sondern nur noch über Umwege importieren. Bisher war der Umweg natürlich Google Reader. Ja. Aber das sind dann halt vorgegebene Newsfeeds, die, was weiß ich, wie die intern dann geregelt werden. Deswegen sagte ich ja auch, RSS vielleicht intern für Webseitenkommunikation noch interessant, aber für den Endkonsumer nicht mehr vorhanden. Und diese 10 oder diese, lass es mal 100.000 Leute sein, die den Google wieder benutzt haben und jetzt hier jammern ohne Ende, das ist schon peinlich, Leute. Und deswegen habe ich auch noch ein Bild verlinkt. Don't cry for me, Journalists. Unter dem Titel habe ich das verlinkt, weil ich es auch einfach auch blödsinnig und anmaßend finde, wenn hier wenige hier einen riesen Trara machen und so jetzt hier darstellen, als ob alle Benutzer davon betroffen wären. Da pfeife ich drauf, selbst wenn ich Google Reader vorher stark benutzt habe. Man muss der Realität eben auch mal ins Auge sehen. Und da brauche ich niemand, besonders nicht in den Redaktionen, die diesen Dienst kostenlos die ganze Zeit genutzt haben für ihre Newsrecherche und jetzt feststellen, dass Google nicht mehr gewillt ist, den Profis, die viel Geld damit verdienen, ein Tool zur Verfügung zu stellen, kostenlos, mit dem sie ihre ganzen Redaktionen gemanagt haben. Ja. Tut mir leid. Und von denen brauche ich hier nicht beschützt zu werden, und die brauchen auch nicht für mich rumzuheulen, ja, an meiner Stelle. Wenn ich das will, dann mache ich das schon selbst. Und dieser Shitstorm, der hier jetzt auftaucht im Internet, das ist einfach nur peinlich, und die Leute sollten sich mal an die eigene Nase fassen, überlegen, warum Google das gemacht hat, nämlich genau deswegen, weil der Mist nämlich nicht benutzt wurde. Das wäre schon wieder überdeutlich, ne? Ihr kennt es schon von mir. Ja, wenn der Mist eben nicht benutzt wird, und Google hier Serverkapazität zur Verfügung stellen müsst, ja, dann wird es nicht weitergeführt. Und das wird auch in Zukunft passieren. Und ich habe es schon mal gesagt, viele Firmen machen das. Wenn ein Produkt sich nicht lohnt, wird das Produkt aus dem Sortiment genommen. Fertig. Ja, fertig. So ist es nun. C'est la vie. Und damit sag ich, dass wir schon wieder am Ende sind. Ihr könnt mich erreichen unter Google Plus, Rinos Wochensicht, einfach oben in der Suche eingeben, schon findet ihr mich. Oder ihr könnt mir eine Mail schreiben, rio@zenetcasts.com, und ihr könnt auch die ganzen Links und Informationen zu der Sendung finden unter wochensicht.zenetcasts.com, immer an die Mehrzahl denken, zenetcasts.com mit Essen dran. Und damit bleibt mir nur noch euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!